1. Dies Offenbarung stamp von Jesus Christus, dem Gott sei anvertraut, damit er seinen Dienern sagt, was in naher Zukunft geschehen muss, o übermittelte dies Botschaft durch seinen Engel und Johannes. 2. Johannes besucht daraufhin das Werk Gott sei das Sohnes Jesu Christi, in dem als Wahrheitsgetreu berichtet, was er in seinen Visionen gesehen hat. 3. Glücklich ist derjenige, der dies prophetischen Wort wohliest, soe al, die sie horen und die darin enthaltenen Anweisungen befolgen, die der Zeitpunkt der Erfüllung unmittelbar bevorsteht. 4. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia und wünscht ihnen Neid und Frieden von Gott, der gegenwärtig ist, der war und der kommen wird, soe von den sieben Geisten vor seinem Thron. 5. Ebenso graster sie im Namen Jesu Christi, der als treuer Sage, als Erstgeborene von den Toten und als Herrscher über die Könige der Erde gilt. Er lehrt uns und hat uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit. 6. Er hat uns zu einem Königreich und zu Priestern für Gott, seinen Vater, gemacht, weshalb im Ehre und Markt für all Ewigkeit geburen. 7. Sate. Kommt imit den Wolken und Jeds Orge Word in Erblicken, sogar diegenigen, die in Dirch Bort Harbin, woraufhin al Volke der oder Seintwagen klagen wer den. 8. ICH bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der Ohrmachtige, der Ist, der War und der Kommen Word. 9. ICH, Johannes, euer Bruder und Gefahrt in der Bedrängnis, im Reich Gottes und in der Standhaftigkeit Dirch Jesus, befand mich wegen der Verkündigung des Wortes Gottes auf der Insel Patmos. 10. Tag des Herrn Word ICH vom Geist ergriffen und hort hinter mir eingewaltig Stimm, die so laut wie ein Posaun klang. 11. Die Stimm befahl mir, mein Visionen in einem Batch festzuhalten und Diocesen die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea zu senden. 12. Als ICH mich umwandt, festzustellen, wer imit mir sprach, erblickt ICH sieben Goldin luchte. 13. Inmitten dieser luchte stand ein Gestalt, die einem Menschensen glich, bekleidet imit einem Langen gewandt einem goldenen Gürtel die Brust. 14. Sein Haupt und sein Haar waren weiß wie Willode Schnee, waren sein Organ wie Loden für Flammen luchteten. 15. Sein Fass glänzten wie im Ofen geschmolzens Urs, und sein Stimm klang so kraftvoll wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen. 16. In seiner rechten Hand hielt sieben Stern, aus seinem Mund kam ein Schorfs, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht strahlte so hell wie die Sun in ihrer vollen Kraft. 17. Als ICH in saw, fiel ICH wie top vor seinen Fassen nieder, doch er legte sein rechte Hand auf mich und forderte mich auf, mich nicht zu fürchten, die er der erste und der letzte sei. 18. Erklart, dass er der lebendige sei, der zwar tot war, nun aber für immer lebe und die Schlüsselgewalt über den Tod und das Totenreich besitzt. 19. Die Schalb sollte ICH aufschreiben, was ICH gesehen hat, so will die gegenwärtigen Umstand als auch die Arenas, die sich in der Zukunft zu tragen werden. 20. Das Geheimnis der sieben Stern in meiner Hand und der sieben goldenen Luchte ist folgens, die Stern repräsentieren die Engel der sieben Gemeinden, waren die Luchte die Gemeinden selbst darstellen.